Österreich steht am Grabe seines Führers. Tragische Ereignisse haben ihn mitten aus der Vollkraft seines Schaffens gerissen. Ein Verbrechen, das seinesgleichen in der Geschichte unseres Landes sucht, hat das österreichische Volk seines Regierungsoberhauptes und Führers beraubt. Dr. Engelbert Dollfuß ist nicht mehr. Von Mörderkugeln durchbohrt. Ohne Beistand des Arztes und des Priesters, die man ihm verweigert hatte, hat er nach langen, qualvollen Stunden des Todeskampfes, deren bittere Einsamkeit nur durch die Gegenwart, das Bewusstsein um den Allmächtigen erleichtert wurde, dessen treuer Diener er Zeit seines Lebens war, seine Seele ausgehaucht. Aber der Geist des Verstorbenen, der der Geist unseres tausendjährigen Österreich ist, lebt.